Mein Mann wollte nie an Maschinen angeschlossen werden. Der Kollege hat uns gesagt, dass man nicht sagen kann, wie es weitergeht, und zu den Überlebenschancen wollte er sich nicht äußern. Was befürchten Sie denn? Er hat immer gesagt, dass er in Würde sterben will. Und er hat sich die letzten Wochen schon gequält. Und jetzt erfülle ich ihm seinen letzten Wunsch nicht. Sogar im Gegenteil. Er hängt an einer Maschine und Spritzenpumpen. Glauben Sie, dass Ihr Vater auch dann sterben möchte, wenn er eine Chance auf Heilung hätte? Aber er wird doch nur noch beatmet. Ja, wir beatmen ihn zurzeit, weil er zu schwach ist, selbst zu atmen. Er bekommt spezielle Antibiotika. Mit denen hoffen wir, ihn heilen zu können. Ihr Mann, Ihr Vater wird zurzeit intensivmedizinisch behandelt. Aber er befindet sich noch ganz und gar nicht in einer Situation, bei der wir von uns aus die Therapie abbrechen würden. Sie meinen also, er stirbt nicht? Ich versuche, mit Ihnen ehrlich zu reden. Ihre Frage kann ich nicht beantworten. Ich kann Ihnen aber sagen, dass er jetzt ganz aktuell nicht im Sterben liegt oder dass wir durch unsere Therapie nur seinen Sterbeprozess verlängern würden.